Das zweite Prinzip, Autorität, stellt sicher, dass die Gruppe eine hierarchische Struktur hat, was Vorteile beim Jagen und Kämpfen mit sich bringt. In heutigen Jägerkulturen, die am ehesten so leben und jagen, wie unsere Urväter und Urmütter es getan haben, sind die meisten Entscheidungen basisdemokratisch. Autorität hat hier nur, wer sie sich durch Leistung, beispielsweise beim Fährtenlesen oder Jagen, erworben hat. Erst mit der Sesshaftigkeit, so die Vermutung, kamen leistungsunabhängige Statusmerkmale auf, wie wir sie heute kennen, beispielsweise Wohlstand und Herrschertitel. In der Moderne schließlich kann so gut wie alles Status ausdrücken. Positionen im Unternehmen, wie Abteilungsleiter oder CEO, militärische Dienstgrade wie Feldwebel oder Major, die Business Class im Flugzeug, der privilegierte Zugang zum VIP-Bereich im Nachtclub, die Größe des Autos, die Zahl der Likes bei einem Foto auf Instagram. Selbst die akademische Sphäre ist nicht frei von Statusdünkel. Man erzählt sich Geschichten, dass früher einige C4-Professoren, also Ordinarien, nicht gern mit geringer bezahlten C3-Professoren ohne Leitungsfunktion gesprochen haben. Und wenn, dann nur von oben herab. All diese Beispiele deuten darauf hin, dass wir von Geburt an für Status sensibilisiert sind. Was dann in der jeweiligen Umwelt als Status zählt, hängt von der Kultur ab, in der wir aufgewachsen sind. Ein Beispiel zur Verdeutlichung. In traditionellen Hindu-Familien in Indien lernen die Kinder, sich vor Familienälteren und vor Götterstatuen zu verneigen, wobei sie mit dem Kopf meist sogar ihre Füße oder den Boden berühren. Treffen sie später auf andere Respektspersonen, zum Beispiel prominente Politiker, verbeugen sie sich ganz automatisch, ohne dass ihnen jemand das eigens beigebracht hat. Bei anderen Erwachsenen tun sie es hingegen nicht. Mit anderen Worten, sie sind für eine kulturspezifische Form der Autorität sensibilisiert. Die Kategorie Respektsperson löst das unterwürfige Verhalten des Verbeugens aus. Autorität gibt Gruppen Struktur. Loyalität bindet sie zusammen und grenzt sie gegen fremde Gruppen ab. Zusammen stellen diese Mechanismen sicher, dass Kooperation innerhalb der Gruppe möglich ist, die Gruppe als Ganzes Bestand hat und dass Menschen so auch ohne Staat im Naturzustand kooperieren.